Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 9 Minuten sind wir im Radio, hier bei 1 Live unter uns und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Ja, freie Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Cindy ist die Erste. Cindy ist 21 Jahre alt und ich sage schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Cindy. Um was geht's? Ja, mein Thema ist Angst. Ich habe ganz große Angst sogar. Mhm. Und zwar hatte ich vor 4 Jahren meinen allerersten Freund gehabt. Mhm. Und ja, und das war der schlimmste Fehler, den ich jemals begehen konnte. Warum? Was ist geschehen in dieser Beziehung? Ja, und zwar, er war Alkoholiker gewesen. Ja. Hat mich auch geschlagen. Ja. Wenn ich nicht. Oft? Ja, also er war eigentlich jeden Tag betrunken gewesen. Von Anfang an? Ja gut, die ersten 2 Wochen hat er sich eigentlich versucht gut zu führen und danach kam dann sein wahres Ich zum Vorschein, sage ich mal. Nur 2 Wochen ist es gut gegangen? Ja, so in etwa. 4 Jahre war er mehr oder weniger besoffen? Immer wieder? Nee, ich war nicht 4 Jahre mit ihm zusammen. Ach so. 4 Jahre her, wo ich mit ihm zusammen war. Mhm. Und ja, und jedes Mal, wenn ich nicht so wollte, wie er wollte, dann... Hallo? Jetzt haben wir eine Panne. Unsere gesamte Telefonanlage und Computeranlage ist abgestürzt. Das ist sehr schön, vor allen Dingen zu Beginn einer Sendung, die sich Telefontalk schon nennt. Das wird wahrscheinlich morgen auch passieren. Morgen haben wir unseren großen Talk-Marathon hier. 4 Stunden Domian-Nacht. Und wenn das dann passiert, werden wir alle erfreut sein. Aber ich höre, dass die Kollegen im Hintergrund ackern und neu einlocken und telefonieren. Ich kann euch nochmal unsere Telefonnummer sagen, 0800 5678 111. Und die Faxnummer ist 0800 5678 110. Falls hier irgendwas noch funktioniert heute, können wir reden. Also unsere normalen Leitungen sind geschaltet und das funktioniert auch. Nur hier das Studio ist zusammengebrochen. Und jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Musik, bis irgendwas passiert. Ein erster Versuch. Ja, hallo. Hier ist Gisela. Ich habe gerade nur gehört, eine Gisela ist da. Ja, ich heiße Gisela und ich bin 41 Jahre alt. Gisela, 41 ja. Jahre alt. Ich bin sehr froh, dass ich durchgekommen und bin. Und die Retterin in der Not jetzt hier, ne? Hm? Du bist jetzt irgendwie hier zu mir reingeschaltet worden, obwohl unser Computer immer noch nicht funktioniert. Aber ich freue mich, dass du da bist. Ja, mein Thema lautet folgendermaßen. Ich habe vor Jahren festgestellt, dass ich bisexuell bin. Ja. Das wäre ja an sich kein Problem. Nee. Aber es ist so, ich bin also sehr streng erzogen worden. Mhm. Und zuerst war es so, ich habe 95 das erste Mal eine Beziehung zu einer Frau gehabt. Mhm. Und dachte also erst, ja gut, dann bist du nicht hetero, sondern dann bist du halt lesbisch. Ne? Mhm. Hab ich so gedacht. Mhm. Und ich habe insgesamt 2 Beziehungen zu einer Frau gehabt. Seit 95? Ja, einmal 95 und einmal 96. Ja. So. Und dann schien für mich der Fall klar zu sein. So. Und dann habe ich im Jahre 99, habe ich dann einen Mann kennengelernt. Hm. Und habe mich dann in ihn verliebt und das Übliche und habe dann mit ihm eine Beziehung. So. Und da war ich natürlich ganz verwirrt. Ja, da habe ich gedacht, du hattest dich gerade auf das Lesbischsein eingestellt, ne? Ja, richtig. Und nun kommen die Männer daher. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist denn jetzt kaputt? Und ich muss ehrlich sagen, diese Beziehung, die dauerte ungefähr 2 Jahre. Und war gut. Ich hatte ihm zwar irgendwann mal erzählt, dass ich auch mal eine Beziehung zu einer Frau hatte. Mögen die Männer ja in der Regel? Ja, ich weiß nicht. Also der war nicht so begeistert. Ach so. Und es ist auch so gewesen, dass ich selber damit aber auch nicht klar gekommen bin. Ja. Ich hatte also ständig den Gedanken, also ich habe früher mir eingebildet, jemand, der bisexuell ist, der könnte sich angeblich nicht entscheiden. Ja, das ist ja. Unsinn, ne? Ja, das ist Unsinn. Mhm. Ich weiß das jetzt auch. Ja. Sag mir noch, diese Beziehung zu dem Mann, die 2 Jahre, das war für dich sexuell auch gut? Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Warum habt ihr euch getrennt vor 2 Jahren? Ja, das ist so gewesen, wir haben uns deswegen getrennt, weil ich habe schon 2 Töchter und bin außerdem noch psychisch krank. Mhm. Und dieser Mann wollte von mir unbedingt noch ein Kind. Ach. Also ein drittes praktisch. Musste dann ja auch nicht sein in deinem Alter da. Nein. Ne? Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ich komme mit beiden, also meine beiden Kinder leben nicht bei mir. Verstehe, das war der Punkt des Streites, woran ihr euch dann... Ja, richtig. Und der wollte aber unbedingt mit mir ein Kind. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich weiß jetzt, dass ich so krank bin, dass ich das nicht mehr schaffe. Mhm. Nochmal mit Säugling und so weiter. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage. Dann wollte er mit mir unbedingt zusammenziehen. Dann hätten wir aber eine größere Wohnung nehmen müssen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das geht auch nicht. Ja. Sag ich, weil entweder schmeißt du mich raus und ich stehe auf der Straße, oder aber du gehst und ich habe eine viel zu große Wohnung, die ich nicht finanzieren kann. Habe ich verstanden. Jetzt so. Hast du mich heute angerufen. Was ist eigentlich der Grund des Anrufes, Gisela? Der Grund ist folgender. Ich habe jetzt einen neuen Mann kennengelernt, gerade vor ein paar Tagen. Ja. Gut, am Anfang natürlich ist klar, da muss man sich ja erstmal kennenlernen. Ja. So. Aber irgendwann muss ich ihm da schon ein bisschen die Wahrheit sagen. Ne? Dass du auch eine lesbische Vergangenheit hast. Ja. Ja, ist doch. Also erstmal finde ich es auch gut, dass du dich jetzt damit arrangiert hast und du so für dich sagst, okay, ich mag halt beides. Und es kann sein, dass ich mich in eine Frau verliebe und mit der eine Beziehung habe. Es kann sein, dass ich mich in einen Mann verliebe. Ne? So ist es ja. Ja, so ist man es muss ja nicht, da rede ich ja nur auch aus großer Erfahrung, immer in diesen Kästchen leben. Entweder ist man heterosexuell oder homosexuell. Es gibt ja so viele Facetten. Oder es gibt beides. So. Gut finde ich natürlich auch, wenn du das deinem Freund erzählst. Und wenn du da klar Tisch machst. Ich glaube auch nicht, dass da jemand dann sich besorgt, nur weil du in der Vergangenheit mal sowas gehabt hast. Ich weiß es eben nicht, weil es ist so... Ich habe mich damit immer noch nicht richtig angefreundet. Also ich habe immer noch so das Gefühl, dass mit meiner Sexualität irgendwas nicht stimmen muss und dass da irgendwas falsch sein muss. Und es ist auch jetzt nicht so, das gibt es ja auch, aber das habe ich nicht. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt diese neue Beziehung, also wie jetzt zu diesem Mann. Mhm. Und ich bin ja immer an einer längerfristigen Beziehung interessiert. Mhm. Dann käme ich aber nie auf die Idee, jetzt nebenher noch eine Beziehung zu einer Frau zu haben. Also entweder habe ich... Gisela, genauso geht es mir auch in dem Fall. Und ich bin, sage ja von mir auch, dass ich bisexuell bin. Und ich entscheide mich für eine Person und Punkt aus. Und das ist dann erstmal auch so Sache. Ja. Ich finde, du solltest, sei froh, freu dich doch darüber, dass du 2 Dinge erfahren hast schon in deinem Leben oder für viele Dinge offen bist. Das ist doch toll. Naja. Ja, wissen Sie, weißt du, das Übel ist, ich habe eine sehr schlechte Kindheit gehabt und auch eine sehr böse Erziehung. Und ich habe Jahrzehnte unter dem Wahn gelebt, dass ich also sexuell abartig wäre und krank wäre. Völliger Blödsinn. Ja, und wie das damals das mit der Frau gekommen ist, das hat meine Mutter damals natürlich spitz gekröscht. Ja. Und die hatte mich dann als pervers bezeichnet. Also, ich möchte dich ermutigen, Gisela, einfach weiterzumachen und dein Leben so, wie du es jetzt entdeckt hast und für dich erforscht hast, auch zu leben. Und damit verabschiede ich mich von dir und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Tschüss, dir. Gisela. Jo, tschüss. So, meine Lieben. Im Radio und im Fernsehen. Jetzt begrüße ich auch herzlich die Fernsehzuschauer. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir hatten eine kleine Verspätung, bitten das zu entschuldigen. Jetzt kann es aber losgehen. Wir haben heute wieder eine Freitemennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu. Wählt diese Telefonnummer hier 0800 5678 111 oder faxt mir ganz keck und frech unter 0800 5678 110. Jetzt geht es hier bei mir weiter mit... Ich frage meine Regie. Meine Regie schweigt. Frage in die... Es geht weiter mit Pascal. Pascal ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Dom. Hallo Pascal. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe ein sehr starkes Alkoholproblem. Und das heißt, Ich bin alkoholabhängig. Ja. Glaube ich so. Und ich hatte vor 2 Jahren schon mal eine Therapie hinter mir. Ja. Wie lange trinkst du denn schon Alkohol? Du bist ja erst 18 Jahre alt. Ja, also ich trinke schon regelmäßig eigentlich, also es hat angefangen mit 14. Also 4 Jahre schon? Ja. Wie viel trinkst du so durchschnittlich? Also durchschnittlich trinke ich so ungefähr, sagen wir mal so morgens, ich bin in der Ausbildung. Was lernst du? Ich lerne Maler. Maler, mhm. Maler. Ja, und schlechte Leitung, ich muss mal so ein bisschen übersetzen, falls die Leute das nicht verstehen. Also, ich lerne Maler. Ja, also der Maler und Lackierer. Mhm. Ja, und ich meine, deswegen hatte ich auch angerufen. Ich hatte heute einen Zwischenfall auf der Reise. Und zwar hatte ich heute meine zweite Abmahnung gekriegt. Ja, also meine Frage war ja gerade gewesen, wie viel du pro Tag trinkst. Ach so, ja, pro Tag trinke ich, also morgens vor der Arbeit trinke ich 5 Bier. Ja. Dass ich so gesehen eigentlich arbeiten kann. Ja, also vor der Arbeit, quasi auf nüchternen Magen, 5 Bier schon. Ja. Und frühstückst vorher auch nichts. Ich frühstücke morgens. 5 Bier heißt 5 Flaschen Bier? Ja, 5 halbe. 5 halbe Liter aber. Ja, 5 halbe Liter. Ja, ja, und dann normalerweise dann nach der Arbeit, wenn ich nach Hause komme, trinke ich circa halbe bis dreiviertel Flasche Wodka bis zu den Abend verteilt. Krass, also abends dann kein Bier mehr, sondern nur die harte, harte Schiene, ja. Und das geht jetzt schon so viele Jahre so, in etwa in dieser Menge auch. Ja, also ich hab mit weniger angefangen. Und dann in der Therapie sagten sie mir, dass ich mir meinen Pegel so gesehen angetrunken hätte. Dass du dir was angetrunken hast? Mein Pegel. Dein Pegel angetrunken hast, ja, ist klar. Also die sagten auch zu mir, dass ich einen gewissen Pegel bräuchte, bis ich denn überhaupt in der Lage wäre. Lebst du bei deinen Eltern noch? Nee, ich lebe schon seit dem 17. Lebensjahr alleine. Du lebst alleine. Das kostet ja auch eine ganze Menge Kohle, ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, als Maler und Lackierer in der Ausbildung verdient man nur wirklich nicht viel. Wie kriegst du das finanziell geregelt alles? Ja, also ich leihe mir sehr viel Geld. Mhm. Hast du deshalb auch schon Schulden gemacht? Ja, ich habe schon Schulden, aber also nicht bei der Bank noch nicht, zum Glück noch nicht. Bei irgendwelchen Freunden, Bekannten? Ja, bei Freunden, Bekannten. Wie hoch sind die Schulden? Also die gehen schon so teilweise bis... Bei einem Freund ist es jetzt ein bisschen extrem geworden, also ist es jetzt schon mal ca. 300 Euro. Mhm. Also da, und ich meine, ich habe früher auch schon mal... Das habe ich jetzt ja nicht verstanden, aber ich stelle dir eine andere Frage, die Leitung kackt immer so ein bisschen weg und dann verknubbelt das so. Du musst doch dann eigentlich auch, Pascal, bei diesen irren Mengen, die du dazu dir nimmst, einen permanenten Kater haben, ne? Jeden Morgen, wenn du aufwachst, musst du doch... Das ist es eben nicht. Also weil ich meine, man kann es so oder so sagen, ich sehe es bei mir so, ich höre auf zu trinken, schlafe etwas, wenn ich schlafe, schlafe auch nicht viel und fange direkt so, sagen wir mal, ich so sehe ich das mit dem Pegel, fange ich auch wieder an. Stimmt. Und daher ist bei mir nicht so ein großer Kater. Hast du jetzt gerade heute Abend auch schon wieder deinen Wodka-Intus? Über den Tag verteilt, ja. Aber bei mir schlägt das auch, wie gesagt, ich meine, ich merke davon nicht mehr. Ich kann auch noch weiter, ich fahre einen Roller und ich kann auch noch Roller fahren. Das sollst du natürlich nicht tun. Das weiß ich, ist aber ich meine, klar, ne? Ansonsten habe ich keine Möglichkeit, meine Arbeit weiterzuführen. Ne? Du hast eine Entziehungskur schon mal gemacht, hast du gerade gesagt. Wie lange bist du dann trocken geblieben danach? Danach bin ich circa ungefähr, das war nicht ganz so lange. 3 bis 4 Monate danach war ich dann einigermaßen trocken. Wie kam es, dass du dann wieder rückfällig wurdest? Es kam dann durch den Tod von meinem Vater, von meinem leiblichen Vater. Mhm. Und dann durch das, meine Freundin hat das alles dann mitgenommen, die ich zu der Zeit hatte. Mhm. Die hat das mitgenommen, der Tod des Vaters oder deine Entziehungskur? Oder? Meine Entziehungskur. Ah, ja. Das war natürlich für sie so ein Punkt, wo für sie auch eine halbe Welt zusammengebrochen ist. Und die hat sich dann von dir getrennt? Und die hat sich dann von mir getrennt. Und das hast du nicht ausgehalten und dann bist du unter anderem wieder rückfällig geworden deshalb. Ja, weil ich bin auch aggressiv wieder geworden und so. Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, frag dich, dass du ein sehr einsames Leben führst. Ja, ich habe auch keine Freunde, ich habe auch mit meiner fremden Familie, soweit habe ich keinen Kontakt mehr nach dem Tod meines Vaters. Weil? Also besteht dein Leben nur morgens aus dem Bier trinken, zur Arbeit fahren und abends Wodka trinken und vor der Glotze hängen oder vom PC oder was auch immer. Ja. Ja. Während der Arbeit trinkst du aber nichts. Im Regelfall nicht. Also den Fall auch heute Morgen, daher habe ich auch heute meine Amtmahnung gekriegt. Aktuell. Ja. Habe ich meine zweite Amtmahnung gekriegt. Ja. Habe ich mir in meiner Kaffeekanne, so gesehen, habe ich mir Alkohol reingemacht. Das heißt also, dem Chef, deinem Meister, deinem Vorgesetzten ist das Problem bekannt. Aufgefallen. Dem ist es aufgefallen. Ja, und dem ist es auch bekannt, das wollte ich noch dazu sagen. Ja. Also der hat ja auch vor 2 Jahren diese Entführungskur. Ja. Mehr oder weniger noch ein bisschen mitgemacht, also auch was mit Bezahlung angeht und hat das. Ach so, das heißt, der hat dich sogar mit unterstützt? Ja, der hat mich mit unterstützt. Uh-huh. Aber ist jetzt wahrscheinlich entsprechend enttäuscht, dass es wieder losgeht und du sogar heimlich in deine Thermoskanne Alkohol. Ja. Was hast du denn da reingetan? Auch Wodka in die Thermoskanne? Ja, ja. Wodka gemischt mit Cola. Hast du natürlich so eine Fahne, ne? Ist klar. Ja. Uh-huh. Pascal, das ist doch dann wirklich der definitive Warnschuss, dass du heute die Abmahnung von deinem Chef bekommen hast. Wenn du jetzt wirklich nochmal so weitermachst, riskierst du alles. Nämlich, dass er dich rausschmeißt, dass deine Lehre für die Katze ist, dass du keinen Abschluss hast und dass du Gefahr läufst, wirklich in der Gosse zu landen, wenn es so weitergeht. Ja. Hast du dir denn jetzt darüber Gedanken gemacht, eventuell nochmal in einen Erziehungskurs zu gehen? Ich würde es gerne sagen, also, aber vom Kopf her, sagen wir mal so, ich meine, diese 4 Monate waren ziemlich heftig, die letzte Therapie, die ich gemacht habe. Mhm. Und ich meine, da hatte ich auch an allen Zweifel und ich habe einfach Angst, dass das so nochmal hinhauen könnte. Ich meine, ich habe es zwar letztendlich geschafft, aber das war sowas, so mit Argung Würg war das. Das war sehr viel Schmerz für mich. Aber Pascal, wie soll es anders gehen? Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du dich zu Tode säufst und wirklich in der Gosse landest. Ja. Es gibt ja keine andere Alternative, du schaffst es ja nicht alleine. Also musst du doch diese Hilfe durch eine Entziehungskur in Anspruch nehmen. Es geht doch nicht anders. Es geht doch um dein Leben und du bist so jung noch, dass du dir nicht alles kaputt machst. Und jetzt kannst du ja nochmal versuchen, die Notbremse zu ziehen. Wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, klappt es vielleicht beim zweiten Mal. Man muss da ja so optimistisch und hoffnungsvoll rangehen. Ja. Nur so geht's. Aber meine Bedenken sind einfach so, dass das auch ein bisschen vererbt ist, weil ich meine, bei meiner ganzen Familie waren schon so eine Sachen. Mhm. Das mag ja sein, dass da eine gewisse Veranlagung, dass du da reingewachsen bist. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht davon kommst. Es gibt genügend Beispiele von Alkoholikern, die aus Alkoholikerfamilien kommen, die es geschafft haben, trocken zu werden und ein ordentliches Leben zu führen. Ja. Also anonym Alkoholiker, warst du da schon mal? Ja, da war ich schon mal. Hat dir das was gebracht? Ja, da waren mehrere, also ältere Leute waren da mehrere. Mhm. Und das habe ich dann auch nicht so gut, konnte ich mich nicht so direkt. Also wenn, dann wäre diese harte, klassische Entziehungskur eigentlich dein Ding. Ja. Wenn. Eigentlich, ja. Also von meiner Seite aus, Pascal, wie du dein Leben jetzt geschildert hast und die Situation, bitte mach es. Bitte mach es. Ich weiß, dass es leicht gesagt ist von draußen, wenn jemand nicht abhängig ist. Aber du hast überhaupt keine Alternative. Und wenn du aus deinem Leben was machen willst, und davon gehe ich mal aus, dass du es mit 18 Jahren nicht schon wegschmeißen möchtest. Nee, möchte ich nicht. Ja, dann musst du es machen. Und dann musst du alle Kraftreserven mobilisieren, die du hast, um dann vielleicht in 2 Jahren oder ganz stolz zu sagen, mein Gott, gut, dass ich das damals durchgestanden habe. Also meinst du auch, dass ich nochmal zu einem Alkoholiker hingehen soll? Auch das, ich würde alles in Bewegung setzen, was nur möglich ist. Anonyme Alkoholiker nochmal gehen, aber auch mich gezielt um einen professionellen Entzug kümmern. Du weißt ja, wie es geht, du hast es ja hinter dir, wie man das macht. Okay. Alles Gute, toi, toi, toi. Okay, danke schön. Tschüss, Pascal. Klasse, ne? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 5678 111, freie Themennacht. Heute haben wir eine freie Themennacht und morgen haben wir 4 Stunden, eine freie Themennacht. Morgen haben wir die lange Domia-Nacht. Wir fangen mit dieser Sendung schon um 0 Uhr an und werden einen Talk-Rekord hinlegen. 4 Stunden Live-Talk hier im Radio, bei 1 Live und hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Und 4 Stunden ist die Sendung offen. Das heißt, ihr kennt das ja, sofern ihr Stammzuschauer und Stammzuhörer seid. Ihr könnt 4 Stunden mit mir plaudern oder auch ernsthaft reden über all die Themen, die euch interessieren und über die ihr gerne mit mir reden oder diskutieren wollt. Morgen um 0 Uhr geht's los und morgen könnt ihr um 23 Uhr schon anrufen. Da sind unsere Leitungen hier mit den Kollegen besetzt. Das heißt, die gehen an das Telefon, wenn ihr anruft, und um 0 Uhr geht's los. Rosi, 26 Jahre, guten Morgen. Ja. Hallo Rosi, ich grüße dich. Hi. Um was geht's bei dir? Ich habe heute Nacht durch einen blöden Zufall, weil mein Freund bei mir geschlafen hat, also mittlerweile mein Ex-Freund, erfahren, dass er neben mir noch eine andere hat. Jetzt muss ich dich bitten, das nochmal zu sagen, weil ich es wirklich nicht verstanden habe. Ich habe heute Nacht erfahren, weil er bei mir war und sie mir SMS geschrieben hat übers Handy, dass er neben mir schon seit längerem sie hat. Dein Mann, dein Freund oder was? Ja, also der Vater von meinem Sohn, der ist leider verstorben. Und nach dem hatte ich halt jetzt meine erste Beziehung wieder. Rosi, so geht's nicht. Ich verstehe es nicht. Heute Nacht hat dein Freund bei dir geschlafen und du hast erfahren, dass er noch einen anderen hat, oder wie? Ja. Genau. Und du bist mit diesem Mann noch zusammen? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt seit ein paar Stunden nicht mehr oder seit einem Tag, oder? Ja, eigentlich seit heute Abend eigentlich nicht mehr. Ach so. Wie lange wart ihr denn zusammen? Über ein Jahr zusammen, also. Ein Jahr. Es war im März oder was? Ja, 19. März hat man ja. Aber ihr wohnt nicht zusammen, sondern ihr habt zwei verschiedene Wohnungen. Er hat heute Nacht bei dir übernachtet und da hast du das erfahren. Jetzt habe ich gerade nur so ein Fetzen aufgeschnappt. SMS? Was war mit einer SMS? Ja, ich lag halt im Bett neben mir und auf einmal kam halt eine SMS. Ja. Und ich bin halt ans Handy hingegangen. An sein Handy? An sein Handy, ja. Im Halbschlaf und hab halt geguckt, wer da schreibt. Und dann am Anfang habe ich mir gar nichts gedacht, weil wir so ähnliche, also vom Namen her ähnliche Bekannten haben. Ja. Und dann stand halt unten nur: Hallo Berle, ich hab dich ganz toll lieb. Und dann bin ich hergegangen, hab mir die Nummer genommen und hab ihr eine SMS geschrieben, dass er eben mich auch noch hat. Als Beziehung. Und hat die andere Frau zurückgesimst? Die hat zurückgesimst, sondern die hat mich angerufen dann vormittags, wie er in der Arbeit war. Stopp, bevor du das erzählst, hast du denn in der Nacht oder dann am Morgen deinen Freund nicht zur Sprache gestellt? Der ist immer ganz müßig, also das ist ein totaler Mäusemuffel. Also du hast ihn in der Nacht auch nicht aufgeweckt und hast gesagt, hier. Das wollte ich, aber das habe ich irgendwie nicht geschafft. Ja, so, jetzt hast du heute Morgen ihm nichts gesagt, er ist zur Arbeit gegangen, aber du hast mit der Freundin, mit der anderen Beziehung geredet. Ja. Und da kam dann raus, dass er wirklich eine andere Frau nebenher hat. Ja. Wie lange schon? Och, das läuft seit Monaten, es kann durchaus sein, dass er vor ihr schon einen Anteil noch gehabt hat, weil er hat ihr erzählt, dass er mit der letzten Schluss gemacht hätte vor ein paar Tagen, kurz bevor er sie kennengelernt hat. Also er hat dich betrogen und die andere Frau auch betrogen? Ja. Jetzt hast du Schluss gemacht? Nee, er. Er hat Schluss gemacht? Wann habt ihr denn miteinander geredet überhaupt darüber? Also wir haben am Telefon miteinander geredet. Heute Abend oder am Nachmittag oder wann? Heute Nachmittag, wie er in der Arbeit war, hat er mich angerufen. Was ist so nach dem Motto, warum ich an sein Handy gehe, habe ich gesagt, entschuldige, ich habe geschlafen, ich habe mir damals im ersten Moment habe nicht geschnallt, dass das sein soll. War auch so und dann, Biberbo, bleibt immer nett und ich soll die Finger weglassen und toll. Gut, nur ist es mal passiert mit dem Handy. Wie kam es dazu, dass ihr Schluss gemacht habt heute Nachmittag oder dass er Schluss gemacht hat? Wegen also der Handysache, weil du an sein Handy gegangen bist? Ja. Also er spielt jetzt den Beleidigten? Ja. Obwohl er eigentlich Dreck am Stecken hat. Ja. Natürlich gehört es sich auch nicht, dass du an das Handy gehst, aber das ist nun mal geschehen. Und dabei kam ja nur eine fulminante Wahrheit heraus. Ne? Aber er hat Schluss gemacht. Ja. Hättest du denn auch Schluss gemacht? Nein. Du nicht. Du hättest ihm das vergeben? Ja. Und das hat er auch gewusst. Also er hat gewusst, dass ich nichts dagegen hätte, wenn er neben mir noch eine andere hätte. Ehrlich? Das würdest du sogar eine längere Zeit hinnehmen wollen? Ja. Aber was ist denn mit dir los, Rosi? Wieso nimmst du das hin? Ich will nur die Ehrlichkeit, dass er mir sagt. Gut, die Ehrlichkeit hin, Ehrlichkeit her. Es würde dir gar nichts ausmachen, wenn er eine andere Frau neben dir hätte? Mhm. Das ist ungewöhnlich. Verstehst du, dass ich da so nachfrage und mich wundere? Du wärst nicht eifersüchtig? Nee. Wenn ich es wüsste nicht, dann wüsste ich es halt. Dann wäre es für mich okay so. Ja, das ist natürlich eine Haltung, die mich schon erwundert, muss ich sagen, dass du da nicht anders drauf bist. Würde er denn mit dir auch so großzügig umgehen, wenn ihr noch zusammen wärt, dass du auch nebenher einen anderen Mann hättest? Er hat es mir am Anfang angeboten, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Mhm. Jetzt will ich dir mal was sagen, Rosi. Wenn der nur aufgrund dessen, dass du an sein Funktelefon gegangen bist und die Sims dir angeguckt hast, wenn der nur aufgrund dessen mit dir Schluss macht, dann hat der überhaupt keine Gefühle mehr für dich. Und letztendlich kannst du froh sein, dass du den los bist. Ja, ich habe heute früh extra dann noch gefragt, hast du mich überhaupt noch lieb? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja. Das glaube ich ihm nicht. Das glaube ich ihm nicht. Wenn der dich wirklich noch lieb hat, dann hätte der nicht darauf so reagiert. Vielleicht ist es ihm sogar ganz recht, dass er dich auf diese Art und Weise jetzt losgeworden ist. Ich weiß das nicht, aber mich wundert das sehr, dass er dann so reagiert. Vor allen Dingen, wenn du ihm signalisierst, hier, du kannst sogar eine andere Frau haben, ich habe da gar nichts gegen. Mhm. Ja, wahrscheinlich, dass ich ihr eine SMS geschrieben habe, dann, na, dass sie halt auch darüber Bescheid wusste. Mhm. Ist die denn jetzt eigentlich auch sauer, dass er sie belogen hat? Nee. Das auch nicht. Ich bin jetzt glücklich. Aha. Also, nun ist das Ganze ja noch sehr frisch. Vielleicht meldet der sich ja auch nochmal. Aber ich würde dir raten, aufgrund dessen, was du mir jetzt erzählt hast, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wenn du auch noch so sehr an dem hängst und den liebst, wir wollen mal zwei Sachen jetzt nicht vergessen. Ne? Der hat dich betrogen, eine ganze Weile schon, vielleicht schon sehr lange. Und er reagiert völlig über, nur aufgrund dieser SMS-Lesegeschichte macht er sofort Schluss. Er kann nicht sehr viel Respekt und sehr viel Achtung vor dir haben. Ich habe kein gutes Gefühl zu diesem Typ, wie du mir es geschildert hast. Ja, okay, ich sag halt, mein Sohn, der liebt mir halt auch alles und ähnlich, ne? Mhm. Und außerdem, ja, er schuldet mir einen Haufen Geld auch noch. Mhm. Gut, das muss er natürlich bezahlen. Das ist eigentlich auch mein Handy. Jetzt habe ich natürlich mitbekommen, dass es dir sehr schlecht geht. Und du bist ja immer so ein bisschen fast schon leicht am Weinen. Mhm. Wir machen das mal so. Du unterhältst dich jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher mit meiner Psychologin, mit der Heide. Mhm. Und mein Rat nochmal, sei vorsichtig mit diesem Mann. Ich glaube, dass der dich nicht liebt. Ich glaube es. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an. Und ich wünsche alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Nicht Heide, Rosi. Tschüss. Die Arme, sie war ganz traurig. Carla, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Carla. Hallo, Domia. Ach, eine Frau, die ich richtig gut verstehen kann. Ja. Das tut schon gut. Das ist so anstrengend, wenn man jemanden nicht verstehen kann am Telefon. Ja. Und was geht's bei dir? Domian, ich wollte ihm eins vorweg sagen zu der Rosi. Der Typ, der verscheißt, der verarscht sie. Ne? So ein Gefühl hast du auch. Ihn fallen lassen. Mhm. Das, was er mit ihr macht, ist unter aller Sau. Mhm. Und so hart es ist, sie soll ihm keine Träne hinterher weinen. So habe ich es ja auch empfunden. Aber sie war ganz fertig und traurig. Ja. Das habe ich gemerkt. Jetzt zu dir. Domian, ich habe ein Problem. Mhm. Und zwar, ich leide unter der Hautkrankheit Schuppenflechte. Hm. Und schon lange? Ja, seit 21 Jahren. 21 Jahre. Ich habe sehr viel Negatives dadurch erlebt. Ich habe in einem großen Kaufhaus in Bremen Hausverbot. Deshalb? Ja. Wie das? Und zwar, ich wollte mir mal Bekleidung dort kaufen in dem Geschäft. Hm. Fängt mit an, das Geschäft, und das wollte ich dort anprobieren. Mhm. Und da sagt die Verkäuferin, sie dürfen die Sachen hier nicht anprobieren. Sie nehmen die so mit, wie sie sie haben, weil wir können die nicht wieder weiterverkaufen. Mhm. Wer weiß, was sie haben. Mhm. Ich sage, ich habe eine Bescheinigung, es ist nicht ansteckend und nichts. Gut, kann man ja vielleicht im ersten Moment auch noch verstehen, ne? Dass eine Verkäuferin so reagiert. Die kann das ja nicht einschätzen, wenn du eine sehr schwere Hauterkrankung hast. Aber du hast eine Bescheinigung. Ich habe extra eine Bescheinigung. Das ist der Punkt, ja. Dass es nicht ansteckend ist. Und daraufhin hat sie gesagt, also wenn sie das Geschäft hier nicht verlassen, dann müssen wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen und die Polizei anrufen. Dann bist du gegangen? Und dann bin ich demonstrativ gegangen. Aber danach ist nichts mehr passiert. Das heißt, oder? Danach war ich dann nochmal in einem Schwimmbad hier in Bremen. Nee, ich meine in dem Kaufhaus. Da nein, ist dann, nichts mehr. Nee. Das heißt also, wenn man da mit den entsprechenden Abteilungsleitern oder Managern reden würde, durftest du natürlich da rein. Ne? Also es ist kein klassisches Hausverbot, was du von denen erteilt bekommen hast. Ja, ich meide dieses Geschäft. Kann ich verstehen, weil es beleidigend für dich war und demütigend. Und beschreibe mir doch mal, beschreibe mir doch mal und uns allen, wie schlimm deine Schuppenflechte ist, wie sehr man das sieht am Gesicht, an den Händen, Armen, Beinen und so weiter. Ich habe die Schuppenflechte an den Beinen. Mhm. Wenn es juckt, kratze ich das richtig blutig. Mhm. Dann habe ich die Schuppenflechte an der Arme, mhm. in der Scheide, mhm. auf dem Kopf, auf dem Bauch, auf dem Rücken, quasi überall. Im Gesicht? Nur nicht im Gesicht. Nur nicht im Gesicht. Ja. Auf den Händen, auf den Handoberflächen auch? Ja. Da. Das heißt also, wenn du rausgehst, sieht man es immer. Man sieht es immer. Ich darf im Sommer nur langärmelig. Mhm. Ich darf im Sommer mich nicht nach draußen legen, auf eine Wiese, mhm. oder so. Du wolltest gerade so ein Beispiel aus dem Schwimmbad erzählen. Ja, ich war dann mal in einem Schwimmbad in Bremen. Dort wollte ich dann schwimmen gehen, habe auch eine Bescheinigung gehabt, mhm. weil ich habe die Bescheinigung immer mit, mhm. dass diese Schuppenflechte nicht ansteckend, mhm. ist. Mhm. Der Bademeister hat mich angemotzt bis zum geht nicht mehr. Er hat mich sogar als laufendes Warzenschwein bezeichnet. Unglaublich. Und unglaublich, ne? Dass so etwas heutzutage noch passiert. Das, ja. Und da habe ich natürlich nicht locker gelassen, mhm. und bin hier an einen Sender gegangen in Bremen. Richtig so. Und der Bademeister ist geflogen. Mhm. Das Bad hat sich bei mir entschuldigt. Mhm. Und wir haben auch eine Stellungnahme versucht, von diesem Kaufhaus zu kriegen. Mhm. Die haben es abgelehnt, da, mhm. was zu sagen. Mhm. Naja, jetzt sieht es so aus, Domian, ich bin 43, ja. und ich bin Single, mhm. weil keiner diese Krankheit akzeptiert. Das heißt, du bist sehr einsam und auch auf, ja. Partnersuche. Ja. Und das ist eigentlich auch der Grund des Anrufes. Ja. Unter anderem, wir haben jetzt über die Krankheit geredet, ist ja auch wichtig, um sich um das Ausmaß vorzustellen. Ja. Und du findest keinen Partner. Warst du denn mal in einer längeren Partnerschaft in den letzten 20 Jahren, seitdem du die Krankheit hast? Ich war mittlerweile in dieser Zeit dreimal verheiratet. Mhm. Einmal sogar mit einem Ausländer. Wie sind denn diese Männer mit deiner Krankheit umgegangen? Soweit ganz gut. Aber? Bis dann ein Zeitpunkt kam, wo ich dann eben halt stark unter Juckreiz gelitten habe. Mhm. Ich habe Cortison genommen, ich habe mich eingeschmiert, ich habe Vermarkerfolie draufgeklebt, mhm. alles. Und dann hat mich natürlich keiner gewagt, mich anzufassen, weil es... Würdest du so weit gehen und sagen, dass diese Beziehungen, die du hattest, letztendlich dann doch an dieser Krankheit gescheitert sind? Ja. Das ist natürlich schlimm, ja. Und das ganz Makabere ist, Domian, ich habe einen Mann kennengelernt, der hat auch die Schuppenflechte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Nur dieser Mann, muss ich ehrlich sagen, der hat nichts dafür getan, wenn ich mich eingecremt habe oder so. Mhm. Weil ich habe manchmal kartonweise Medikamente, mhm. und dieser Mann hat nichts gemacht. An sich, an seinem Körper? An seinem Körper. Mhm. Das hat dich dann wiederum gestört? Das hat mich dann wieder gestört. Inwiefern? Hast du dann dich geekelt, auch sogar vor ihm? Oder? Dann habe ich mich vor ihm geekelt. Ach. Weil er hat sich dann auch so gekratzt, dass alles blutig. Mhm. Bei ihm kam manchmal schon Eiter mit raus. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, nein, ich kann nicht mehr. Sag mal, Carla, du hast gerade erzählt, dass die Schuppenflechte auch in und an deiner Scheide ist. Ja. Das stelle ich mir nun besonders problematisch vor und unter Umständen auch besonders schmerzlich. Das ist es ja eben. Es ist nicht schmerzlich, es juckt nur. Na gut, aber wenn es dann aufgekratzt ist und da entsteht... Aber da kratze ich mich ja nicht. Ich kratze mich nur an die Beine, an die Arme und auf den Kopf. Ach so, das heißt, du kannst normale Sexualität leben und genießen auch. Ja. Das geht. Mhm. Das geht. Mhm. Sieht aber entsprechend auch so verpustet aus und ja, so wie Schuppenfläche halt aussieht. Auch ja, man muss sich das vorstellen, wie bei Fischen diese Schuppen. Genau. Nur, dass ich das eben halt großflächig, mhm. habe. Und es ist alles weiß. Wenn es natürlich juckt, dann kratze ich. Mhm. Und dann kratze ich so lange, bis, mhm. dann richtig Blut, mhm. rauskommt. Gibt es eigentlich, wahrscheinlich, bin sicher, weil es ja für alles so etwas gibt, gibt es für Schuppenflechte erkrankte Selbsthilfegruppen? Gibt es. Hast du so einen Versuch schon mal unternommen, da hinzugehen und da Leute, ja. kennenzulernen? Ja. Aber, und? Das hat mir nichts gebracht, weil die Leute auf einem anderen Standpunkt waren. Nämlich? Die haben gesagt, ja, Schuppenflechte ist heilbar und so. Eine Schuppenflechte ist nicht heilbar, die, mhm. wird nur gelindert. weißt du, mein Hintergedanke war auch vielleicht gar nicht mal so, dass du da eine medizinische Hilfe bekommst, sondern einfach, dass du vielleicht da Typen kennenlernst. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein. Ach so, gut, dann ist das also keine gute Idee. Nein, gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Mann, du bist eine nette Frau. Ich weiß, Domian. Und ich bin dein allergrößter Fan. Das ist super nett von dir. Ich freue mich sehr. Ich finde das ganz gut, dass du damals das Auto nicht weggegeben hast, was du hinten bei dir stehen hast. Ja, ja, ja, ja. Der war total drauf begeistert, der wollte diesen Wagen haben. Und stimmt. Du hast gesagt, nein, der nein. Bleibt da stehen. So war's, genau so war's. Domian, ich brauche deine Hilfe. Ja, du brauchst einen Mann. Und ich kann dir keinen zaubern. Das ist das Ding. Die können sich ja bei dir melden. Ja, ich sage ja auch immer wieder hier, wir sind keine Kontaktbörse, aber ich sage auch immer wieder, es gibt Ausnahmen. Und wenn Leute, die in einer schwerwiegenden Form betroffen sind, und das finde ich, bist du, sicher. Ich gehe ja auch nirgendwo hin, das ist es ja. Ja, also du würdest sowohl einen Mann, der ebenfalls diese Krankheit hat. Braucht nicht. Er soll nur diese Krankheit akzeptieren. Mhm. Wo, in welcher Gegend wohnst du? In welchem Umfeld? Ich wohne in Bremen. In Bremen. Und aber wo der wohnt, Domian, das wäre mir so egal. Der kann in Kölle leben. Oder im Allgäu. Der kann überall leben. Also, liebe Carla, wenn sich bei uns jemand meldet, ich verspreche dir, wir geben es weiter. Gut, Domian. Trotzdem meine Frage noch an dich. Ja. Bist du berufstätig? Aufgrund meiner Schuppenflechte kann ich nicht so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Was bist du denn vom Beruf? Soll ich dir ganz ehrlich sagen? Absolut ehrlich. Eine Klofrau. Eine Klofrau. Ja, ist doch keine Schande, eine Klofrau zu sein. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Ja. Und zwar auf dem WC-Bahnhof in Bremen. Kriegst du denn da nicht manchmal auch blöde Bemerkungen zu hören? Ja. Das glaube ich. Dass ich die Leute wurde dann da schon bezeichnet und das war auch der Grund, warum ich 14 Tage frei machen musste. Ich konnte nicht mehr. Man hat mich dort als HIV-Schlampe bezeichnet. Wie schlimm. Wie schlimm und wie traurig. Das Schlimmste ist nur, Domian, dass Kinder grausam sein können. Ja, das wissen wir ja. Grausamer bisweilen als erwachsene Leute. Distanzloser, schrecklicher. Und das hat mir ein 7-jähriges Kind gesagt. Aber vielleicht kann man da auch dann denken, mein Gott, das Kind plappert das und in 10 Jahren wird es dem Kind leid tun, wenn man ihm das erzählt. Das ja, aber Domian, meinst du nicht, in dem Moment hat es mir wehgetan? Na klar. Ich bin keine Aussätzige. Mhm. Man soll mich so behandeln, wie ich bin. Weißt du, ich will dir mal sagen, insofern ist es auch noch gut, dass du angerufen hast und dass du mal alles so erzählt hast, um nochmal und zum 100.000. Mal, aber steter Tropfen hüllt den Stein, eben zu erzählen und zu erklären in der Öffentlichkeit, und wir sind ja in der Öffentlichkeit, Schuppen, ja. Flechte, sieht unter Umständen ekelig aus, ist aber nicht ansteckend. Und die Leute können alles machen, die können in die Bahnanstalt gehen, die können Sachen anprobieren, die können genauso leben wie Leute, die keine Schuppenflechte haben. Ja, natürlich. So, das ist vielleicht auch nochmal so eine Botschaft von unserem Gespräch hier. So, wenn sich bei uns ein Mann meldet, du hast mein Ehrenwort, du kriegst sofort Bescheid. Ich würde es dir von Herzen wünschen, wirklich von Herzen, und drücke alle Daumen. Domian. Alle, die ich habe. Und wenn es geklappt hat, du bist der Erste, der mir sofort einen Brief kriegt. Darauf bestehe ich aber auch. Ja? Da bestehe ich drauf. Du, Domian, und weißt du überhaupt, dass du einen Namensvetter hast? Ja, so ein paar gibt es in Deutschland. Nein. Nein? Der eine Namensvetter liegt neben mir. Der ist 3 Jahre alt, das ist ein Cocker. Ach, und der heißt Domian. Das ist ja süß. Das ist ein Cocker Spaniel. Ein American Cocker und der heißt Domian. Ein kleiner Hund. Ein kleiner Hund, ich habe 3 Stück. Dann sprichst du den Namen Domian sehr oft am Tage aus. Sehr oft. Domian Fuß oder so, ne? Nein, der sagt immer Domian gib 5. Das ist ja sehr süß. Typ, mit mir kann man quasi alles machen, was man möchte. Ich merke schon, sogar Pferde stehlen. Sogar Pferde stehen. Wenn es drauf ankommt, machst du das auch. Und das würde ich auch noch machen. Liebe Carla, bist du wirklich eine nette Frau. Also ich drücke die Daumen, dass das was bei rumkommt und ich hoffe, dass ich bald Post von dir bekomme. Also auf jeden Fall, Domian. Alles Gute, alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. 1:39 und 49 Sekunden, eine kleine Pause. ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen ist eine besondere Nacht hier bei uns im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Es gibt die lange Domian-Nacht. Diese Sendung, so wie ihr sie kennt und wie sie auch heute abläuft, nämlich als freie Themennacht, gibt's morgen 4 Stunden lang, und zwar von 0 Uhr bis 4 Uhr nachts. Und ihr könnt schon ab 23 Uhr versuchen, hier anzurufen und euch anzumelden, um dann in die Sendung zu kommen. Also morgen lange Domian-Nacht von 0 Uhr bis 4 Uhr im Radio bei 1 Live und im WDR-Fernsehen. Und ab 23 Uhr könnt ihr hier bei uns schon anrufen und euch melden. Jetzt geht's weiter mit Sky. Sky, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ach, eine Frau. Ich dachte, ein Mann. Ja, nein. Ich kenne nur Sky Dumont, diesen Schauspieler. Ja, kenne ich auch. Daher dachte ich jetzt, na, Sky, ist das denn dein richtiger Name? Nein. Ach so. Ist mein Spitzname, so wie ich es eigentlich alle nennen. Die Frau Sky. Ja. Was führt sie zu mir? Ich hatte angerufen von, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche zu dem Thema in den Fängen von. Ja. Gedanken. Ja. Ich habe eine Zwangsneurose, ich habe einen Zählzwang. Ein Zählzwang? Ja. Aha. Bedeutet, dass ich zum Beispiel auf der Autobahn Leitplanken zähle. Oder, halt, Leitplanken zählst? Ja. Wie kann man die zählen? Wie die so geschweißt sind, diese Stücke nebeneinander? Oder ja, entweder zähle ich diese Stücke. Ja. Oder ich zähle, wie heißen die, diese schwarz-weißen Pfosten? Diese Poller, die da stehen. Genau, ja. Die zähle ich, oder die Striche auf der Straße. Die Striche auf der Straße auch, dann bist du aber in Hochaction. Ja, schon. Und das Beste ist, ich mache das so alles nebenbei. Also ich kann mich normal unterhalten und zähle trotzdem mit. Das heißt, du fährst Auto, du sitzt in deinem Porsche, fährst 240, zählst die Striche auf der Autobahn, ja. Dabei auch noch die Leitplanken, ja. Und unterhältst dich über eine Freisprechanlage über Aktienkurse. Naja, so schlimm ist es nicht, aber kann schon vorkommen, ja. Das kann schon vorkommen. Sag noch ein paar Beispiele. Pflastersteine auf der Straße. Mhm. Oder zusammenhängende Farben. Also wenn ich dich jetzt im Fernsehen sehe, mhm, zähle ich zum Beispiel deine Haarfarbe. Ja. Deine Gesichtsfarbe. Ja. Dein Hemd. Ja. Den Tisch, den du vor dir hast. Den, ja. Den schwarzen. Dann den normalen Tisch. Dann die Nummer hier. Genau. Dann zähle ich das Schwarz von dem Schild. Ja. Hinten sind ja auch noch ein paar Farben zu sehen. Aber die sind für mich in dem Moment nicht zusammenhängend. Ach so. Auf wie viele Farben kommst du denn jetzt in dem Bild, in dem Fernsehbild, was du hier siehst? 8. 8 Farben? Also wenn ich jetzt einmal zähle, zähle ich 8. Mhm. Und wenn du zweimal zählst? 12. Ja, so ist das. Also halt. Heißt das, dass egal was du machst, wo du bist, dass du sofort anfängst, das, was man zählen kann, was häufig irgendwie auftritt, also was in einer gewissen Häufigkeit vorkommt, alles kommt häufig vor, also Gegenstände, also, dass du immer zählst. Ja, genau. Das klingt sehr schrill. Es ist auch sehr schrill, nur für mich ist es ganz schön nervig. Und du musst das tun? Ich muss das tun. Und wenn du es nicht tätest, was wäre dann? Ich werde nervös. Würdest du am Rad drehen? Ja, ich fange an zu zittern, ich werde nervös, ich kann nicht mehr still sitzen, das ist der Horror für mich, wenn ich selber versuche es zu unterdrücken. So, jetzt hast du, weil das ein schönes Beispiel, du hast gesagt hier, dieses Fernsehbild, was du siehst, hat für dich 12 Farben. Mhm. Warum hast du jetzt die Farben gezählt und nicht beispielsweise die Gegenstände? Könnte man ja auch zählen, hier das Schildchen, den Tisch und... Könnte ich natürlich auch, aber für mich ist in dem Moment der Zählzwang dafür die Farben, für die zusammenhängenden Farben. Aha, wenn du die Farben alle gezählt hast, ist dann so eine gewisse Befriedigung da, dass du sagst, wow, 12 Farben. Und jetzt kann ich endlich mit dem Domian entspannt reden. Oder fängst du jetzt schon wieder an, irgendwas Neues zu überlegen, zu zählen? Im Moment zähle ich nichts, weil ich nicht aufs Fernsehbild gucke. Wohin guckst du denn gerade? Im Moment gucke ich auf meinen Schrank. Achso, da hast du alles wahrscheinlich 1000 Mal gezählt, ne? Genau, so ungefähr. Nein, aber im Ernst, wenn du dann etwas fertig gezählt hast, sofern es fertig zu zählen geht, aber hier im Fernsehbild geht das ja. Was dann danach? Fang ich wieder von vorne an. Das heißt also, du findest nie eine Ruhe? Ich finde nie eine Ruhe, ne. Die Ruhe hast du nur, wenn du in der Sonne liegst und die Augen zumachst. Genau, wenn ich die Augen zumache, weil dann kann ich nichts zählen. Also, das ist wirklich so, sobald du die Augen aufschlägst, zählst du. Mhm, ja. Du könntest mir aus dem FF wahrscheinlich sagen, was in deiner Wohnung alles so ist, die ganzen... Ja, schon. Also ich habe es gebracht und ich mache eine Therapie. Mhm. Und ich habe es geschafft, irgendwann da zu liegen und zu meinen 39. Und meine Therapeutin meinte, ja was 39? Ja, 39 Bücher im obersten Regal vom Schrank. Und ich habe ja den ganzen Schrank durchgezählt. Da waren irgendwie 180 Bücher oder so drin. Mhm. Wie viele Gegenstände hast du in deiner Küche? In meiner Küche, die habe ich noch nicht gezählt. Oh! Nee, weil das sehe ich ja nicht. Nein, wenn du in die Küche reinkommst, das, was du siehst, da hängt doch sicher irgendein Supplöffel oder da steht ein ja, Salzstreuer also oder so. Zum Beispiel, dass da 6 Sachen an der Wand hängen. Mhm. So, also, jetzt reden wir da so locker und lustig drüber. Das ist aber nicht locker und lustig, denn du hast ja gerade schon erwähnt, dass du da deswegen in einer Therapie bist. Ich bin auch deswegen in einer Therapie, aber hauptsächlich wegen was anderem. Ach so, nicht hauptsächlich wegen diesem Zählzwang. Nein. Was machst denn du beruflich, wenn du schon beruflich tätig bist mit 19? 19. Ich habe angefangen die Ausbildung als Erzieherin, habe aber mich beurlauben lassen, weil ich verletze mich selber. Mhm. Und hatte halt so Pech in dem ersten Kindergarten und hatte dann Angstzustände im Kindergarten auf der Arbeit und habe gesagt, das geht so nicht, so will ich nicht arbeiten. Und du bist im Moment nicht tätig? Ich arbeite 3-mal die Woche 3 Stunden. Ja, aber in diesem Beruf? Nein. Sondern? Ich mache Telefondienst. Telefon? Bei einer kleinen Firma. Achso, aber kein Telefonsexdienst? Nein, das nicht. Telefondienst, ja, das ist doch okay. Wie lange hast du das schon, diesen Zählzwang? Diesen Zählzwang, also wenn ich jetzt so sage, wenn mich jemand fragt, sage ich, das hat angefangen so mit 6, 7. Mhm. Und da dachte ich mir schon immer so, das kann doch nicht sein und hör auf jetzt zu zählen. Mhm. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu unterdrücken, aber es ging nicht. Ich habe unbewusst immer wieder angefangen. 6, 7 bedeutet ja, dass es genau in dem Moment angefangen hat, wo du gelernt hast zu zählen. Ja, ne? Genau. Ja. Wo ich in die Schule gekommen bin. Behindert das dein Leben? Eigentlich so nicht, weil ich zähle ja nicht laut. Mhm. Ja gut, aber es könnte dich ja irgendwie so mental behindern. Oder dich ja schon, es belastet halt. Also die Frage ist jetzt, ist das jetzt einfach so eine Marotte, so eine Schrulle, wo man mit leben kann? Oder ist es schon eher ein bisschen ernst zu nehmen für dich? Für mich ist es schon ernst zu nehmen. Und du sprichst ja mit deiner Therapeutin auch darüber, auch wegen anderer Sachen, aber eben da auch drüber. Vielleicht gibt es ja sogar einen Zusammenhang irgendwie, kann ja sein. Ne? Mhm. Ja. Wenn du mit Leuten zusammen bist, vielleicht mit einem jungen Mann, den du nett findest. Ja. Zählst du dann auch? Ja. Ist ja krass. Was zählst du, wenn du mit einem jungen Mann in einem Café sitzt? Mhm. Und ihr beiden flirtet miteinander. Was zählst du dann im Hinterkopf? Ach, ich zähle Leute, die in dem Café sitzen. Mhm. Das ist also dann nicht so vorteilhaft für den jungen Mann, weil du dich ja auch dann nicht ganz auf ihn konzentrierst, ne? Nicht ganz, nee. Oder ich zähle Leute, die draußen vorbeilaufen oder Autos, die vorbeifahren. Zählst du an ihm dann auch irgendwas? Ja, zusammenhängende Farben. Die zusammenhängenden Farben? Ja. Wissen das Leute, Freunde aus deinem Umfeld? Wenige, aber sie können es nicht nachvollziehen. Hm. Ich wäre immer ganz unsicher, wenn ich mit dir privat befreundet wäre und wir würden irgendwo sitzen, würden uns tiefgründig unterhalten, dann würde ich mir denken, ah, die Sky, die ist schon wieder am Zählen. Ja. Könnte passieren, ne? Könnte passieren, ja. Also verrückt. Ich habe so ähnliche Sachen schon mal gehört, aber so genau, wie du es jetzt beschrieben hast, natürlich noch nicht. Und es ist, glaube ich, auch immer so eine Gratwanderung. Es gibt Leute wirklich, die sagen, dass, ach, da kann ich mit leben, das ist irgendwie so eine Angewohnheit halt. Ja. Und aber auch Leute, die das eher belastet und lästig finden. Mach das auf jeden Fall. Du bist in psychotherapeutischen Händen. Ja. Das ist gut. Da muss ich dich nicht mit meiner Psychologin verbinden. Nein. Es war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Hat mich auch gefreut. Und ich wünsche einen guten Erfolg in der Therapie und dann eventuell vielleicht auch einen guten Einstieg in ein Berufsleben deiner Wahl. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Cindy hatte ich gerade schon mal ganz am Anfang der Sendung im Radio. Wir hatten ja um 1 Uhr schon im Radio angefangen. Und dann hatten wir eine Panne hier. Da ist unser Stromnetz und Computernetz zusammengebrochen. Cindy, 21. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Wir fangen nochmal von vorne an, damit alle Leute es mitbekommen und ich auch nochmal richtig informiert bin. Also, dein Thema. Ja, ich habe große Angst. Ja. Also Angst um mich und um mein Kind, sag ich mal. Warum hast du Angst um dich und um dein Kind? Also, ich fange mal am besten so an. Ich war damals im Heim gewesen vor 4 Jahren. Mhm. Für knapp 2 Jahre war ich da drinne. Und ja, und dann habe ich, sage ich mal, außerhalb einen Typen kennengelernt. Mhm. Eine Frage noch. Vor 4 Jahren im Heim, da warst du ja auch schon 17. Was war das für ein Heim, in dem du da warst? Das war ein Kinder- und Jugendheim gewesen. Mhm. Mhm. Und da habe ich, wie gesagt, außerhalb, also keine aus dem Heim, sondern außerhalb einen Typen kennengelernt. Ja. Das war auch mein allererster Freund gewesen. Ja. Und ja, mein allererster und vom Prinzip her auch so gut wie letzter. Mhm. Weil das war die reinste Hölle gewesen. Das heißt, die Beziehung ist nicht gut gelaufen? Nein, überhaupt nicht. Wie lange lief sie? 4 Monate in etwa. Mhm. Was hat er mit dir gemacht, dass du sagst, das war nichts? Ja, er war Alkoholiker gewesen. Mhm. Er hat jeden Tag getrunken, war auch eigentlich so gut wie jeden Tag besoffen. War er so ungefähr in deinem Alter damals? Ja. Mhm. Und hat mich auch geschlagen, mhm, wenn ich nicht nach seiner Nase getanzt bin. Mhm. Und ja. Also 4 Monate Horror eigentlich. Ja, bist belogen du von, und betrogen auch noch. Bist du denn von diesem Mann auch schwanger geworden? Nee, bin ich nicht. Warum hast du, oder vor wem, oder vor was hast du jetzt Angst? Du sagst, ich habe Angst um mich und mein Kind. Ja, das Problem ist, wie gesagt, die Beziehung ist 4 Jahre jetzt her. Mhm. Aber er hat mich bis letztes Jahr noch terrorisiert ohne Ende. Er hat mir damals geschworen, er macht mir das Leben zur Hölle. Mhm. Und das hat er auch bis letztes Jahr, bis die Gerichtsverhandlung war. Und da ist er ja dann auch abgegangen. Musste ich auch noch in schwangerem Zustand hin. Zur Rechtsverhandlung. Ja. War auch der reinste Horror, sein Gesicht zu sehen und alles. Ja. Zu was ist er denn verurteilt worden? Ich weiß es jetzt nicht genau, ein Jahr oder so war es gewesen. Also er ist jetzt auch schon wieder auf dem freien Fuß, seit einem Monat oder 2 Monaten oder so. Ich, hab, also ich bin auch schon über den Weg gelaufen. Wo also er ist damals angeklagt worden, verurteilt worden, wegen der Dinge, die er mit dir angestellt hat. Nicht nur, er hat auch, sage ich mal, also er hat so gut wie alle Verbrechen begehen. Mhm. Von Raub bis, sage ich mal, Autoknacken und alles drum und dran. So, jetzt nochmal auf die Angst zurückzukommen. Du sagst, bis vor einem Jahr hat er dich bedroht und belästigt. Ja. Bedroht er dich denn jetzt wieder und erneut? Ich habe, sage ich mal so, ich habe jetzt Anfang des Jahres noch öfters mal Anrufe bekommen, unbekannterweise. Entweder wurde gleich wieder aufgelegt oder ich habe zu hören bekommen, ja du Schlampe, seh dich vor, wenn dein Ex-Kerl kommt, dann bist du dran und so und also dein Kind auch und so, der scheint wohl zu wissen, dass ich schon ein Kind habe und deswegen habe ich halt ein bisschen Angst. Im Klartext, die Angst ist wieder da und die Angst ist da vor diesem Mann. Ja. Obwohl die ganze Sache schon 4 Jahre zurückliegt. Ja, von wem ist eigentlich das Kind, das du hast? Ja, ich habe, also da gibt's auch noch, und zwar habe ich Angst, sage ich mal, alleine zu sein, weil, wie gesagt, nach dieser Beziehung habe ich zwar versucht, mehrere Beziehungen wieder aufzubauen, aber irgendwie hat das nicht immer richtig funktioniert. Mhm. Es ging immer nach ein paar Wochen wieder kaputt. Also. Deshalb hast du den Vater des Kindes auch verlassen? Naja, ja, so zum Teil. Also er hat mich verlassen und... Aber ich kam auch nicht mehr so richtig klar. Ja. Also ich hätte dann auch schon Schluss gemacht. Ja. So, jetzt ist das akute und aktuelle Problem. Da ist dieser Ex von vor 4 Jahren und du hast Sorge, dass er dich und dein Kind eventuell erneut oder auf jeden Fall bedrohen könnte. Ja. Ist natürlich eine schwierige Sache, wenn auch zum Beispiel, wenn du jetzt zur Polizei gehen würdest, weil die sagen ja, es liegt ja nichts vor. Ne? Gibt es denn jetzt ganz aktuell aus den letzten Tagen oder Wochen irgendetwas, woraus du das schließt, er ist wieder an mir dran, er ist wieder... vor etwa, oh Gott, ein Monat, ja, in etwa ein Monat war das, da habe ich eine Kaufhalle mal wieder gesehen gehabt. Also ich bin so schnell zur Kasse gerannt, also das gibt's gar nicht. Aber nur gesehen, er hat nichts gesagt? Ja, ich habe nur gesehen und ich weiß auch nicht, ob er mich gesehen hat, keine Ahnung. Mhm. Ich habe ihn wohl von beiden gesehen. Aber er hat dich daraufhin nicht angerufen oder bedroht? Nee, na wie gesagt, ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Also ich bin sofort, als ich ihn gesehen habe, bin ich mit einem guten Freund, der dabei war, bin ich sofort zur Kasse. Ich habe gesagt, vielleicht, ich will hier raus. Vielleicht ist das Ganze auch, ich weiß es nicht, ich kann das natürlich nicht so schnell jetzt hier beurteilen, aber eher auch ein Problem, was so in dir ist, dass du vielleicht generell sehr viel Angst hast, aufgrund sehr vieler Dinge, die in deiner Vergangenheit passiert sind. Darüber möchte ich, dass du mit meiner Psychologin redest, mit der Heide jetzt. Ich glaube, das ist die bessere Ansprechpartnerin und da habt ihr auch mehr Zeit, so ein bisschen in die Details zu gehen. Ja, das Problem ist ja auch, ich kann keine neue Beziehung mehr eingehen. Eben. Ich habe jedes Mal irgendwie Angst, wenn mich einer anfasst oder so, dass ich wieder geschlagen werde. Genau. Deswegen ist eine psychologische Beratung optimal für dich. Absolut wichtig und sicher auch dann nötig, Single. Hm. Du legst auf, wir rufen dich, das heißt Heide ruft dich gleich an. Ja, sehr schön. Alles Gute. Ich wollte noch sagen, ich finde deine Sendung super toll. Ich gucke auch schon eine ganze Weile und ich bin froh, dass ich es mal geschafft habe, durchzukommen. Dankeschön, Cindy. Vielen herzlichen Dank. Wir rufen gleich an. Ja. Tschüss. Danke, tschüss. Tanja, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Tanja. Ja, hallo. Aber die Tanja möchte bitte sofort den Ton runterschrauben beim Fernseher, beim Radio. Nee, ich halte ihn aus. Ja, noch besser. Ich höre mich immer so als Echo und komme mir vor wie in den Bergen und das geht dann nicht. Das verwirrt mich völlig. So, ich bin wieder da. So ist es gut. Um was geht's, Tanja? Ja, um meinen Albtraum. Um deinen Albtraum? Ja. Was war denn? Was hast du geträumt? Ich wurde von 3 Katzen verfolgt. Und die haben mich angegriffen und gebissen und, Katzen, ja, richtig, Katzen, Hauskatzen. Ja. Mhm. Wo haben die dich verfolgt? Im Treppenhaus. Im Treppenhaus? Ja. Nach oben oder nach unten? Ich war unten. Mhm. Ja, dann wollte ich nach oben und dann, ja genau, dann haben sie mich verfolgt. Und haben dich angefallen? Genau, ja. Und dann? Ja, und dann habe ich das irgendwie doch in meiner Wohnung geschafft und so. Mhm. Und dann bin ich dann auf einmal, beim Traum ist es ja so, dass man auch mal irgendwie einen Sprung macht, dann war ich plötzlich wieder im Keller und so. Und dann hatte ich da irgendwie, ja, in meinem Keller im Bett stehen mit Radio und Lichtschalter und so weiter. Und ja, als ob das irgendwie noch, ja, weiß ich auch, in so einem Schlafzimmer oder so, aber im Keller halt. Mhm. Ja, und dann kamen die Katzen plötzlich in meinen Keller rein, obwohl das irgendwie abgeschlossen war, aber plötzlich waren sie dann da drin. Ne? Im Traum geht das ja so. Ja, leider. Und dann haben sie mich da wieder irgendwie traktiert und so. Und was heißt denn traktiert? Haben die dich gebissen, richtig? Ja, ja. Richtig. Wohin haben sie dich gebissen? In meine Beine, in meine Arme rein und so. Also ins Gesicht auch? Nee, so weit sind sie nicht gesprungen. Aber gebissen in die Beine und die Arme? Ja. Das ist ja schon sehr eklig. 3 Katzen auf deinem Leib, die sich festkrallen und beißen, in dein Fleisch reinbeißen. Ja, ja, genau. Ich hatte auch irgendwie panische Angst und so. Und ja, hätte ich auch. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich habe keine Angst vor Katzen oder so. Wie endete denn der Traum? Hm? Wie endete denn der Traum? Der endete so, dass ich dann am Heulen war, aber es war dann so, ich bin dann irgendwie wieder in meine Wohnung gekommen. Mhm. Und davor war ja so, dass ich dann auch noch Stress mit meinen ganzen Nachbarn hatte, weil das im Treppenhaus ja so laut war, durch die Katzen und dass sie mich ja so angefallen hatten. Dann kamen sie raus und haben sich beschwert und so weiter. Und naja, und dann war das so, dann kam ich ja irgendwann wieder in meine Wohnung rein und dann habe ich festgestellt, dass meine Wohnung, also es wurde irgendwie eingebrochen und dann wurde halt, wurde ich beklaut und so. Und dann, also das auch noch. Du bist beklaut worden, Katzen haben dich angefallen. Und das alles letzte Nacht? Diese Nacht. Also diese Nacht. Wie diese? Also letzte Nacht. Ja. Deine letzte Nacht. Genau. Oder hast du gerade schon eben geschlafen? Nee. Bis 1. Ach so, du hast schon... Bis 1, ja. Ach so. Mensch, da bist du ja noch ganz im Schockzustand gerade. So ungefähr, ja. Ich sage dir, es war nur ein böser Albtraum. Ja. Ne? Werde wieder ganz ruhig und entspann dich. Du bist wieder unter uns, hier auf der Erde. Katzen sind in der Regel recht freundliche Tiere. Obwohl ich da auch schon Sachen erlebt habe mit Hauskatzen, da bin ich Türmen gegangen. Eine Freundin von mir hatte mal eine sehr, sehr aggressive Katze. Und wenn ich zu der nach Hause kam, sprang dieses Vieh auf den Stuhl, hier hinten so auf die Lehne, hielt sich fest an dem Stuhl, guckte mich an, riss das Maul auf und fauchte mich, sodass ich das Gefühl hatte, gleich springt sie dir ins Gesicht und kratzt dir die Augen aus. Sodass ich diesen Traum sehr gut nachvollziehen kann, den du gerade geschildert hast. Ja. Aber nun ist alles wieder gut und ich wünsche dann demnächst eine bessere und schönere Nacht, Tanja. Ja, tschüss. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten, morgen 4 Stunden Domian live im Radio 1 live und im WDR Fernsehen. Um 0 Uhr geht es los hier auf unseren Wellen und ab 23 Uhr könnt ihr euch schon melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, morgen 23 Uhr anrufen und ab 0 Uhr geht es dann los. Gute Nacht, bis morgen, tschüss.